WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, die letzte Ausgabe in dieser Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wie immer freitags eine freie Themenausgabe, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Daniel und Daniel ist 26. Guten Morgen, Daniel. Schönen guten Tag. Hallo. Daniel, weswegen hast du angerufen? Ja, und zwar geht es um Folgendes. Ich habe vor circa 3 Jahren meine Freundin kennengelernt. Ja. Und nach circa 1 Monat hat sie mir gestanden, dass sie anschaffen geht. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich ja nur vermuten können, dass sie es macht, weil sie ist halt nachts weg gewesen, hat mir gesagt, sie geht kellnern. Mhm. Ja, und dann wird man doch irgendwie, kriegt man doch Zweifel, weil ich habe es halt auch nie erreicht und ja. Mhm. Irgendwann hat sie mir dann halt gestanden nach vielen Drängen. Wie lange ging sie da denn da schon anschaffen? 1-2 Monate. Ach so, länger noch nicht. Kurzfristig gemacht, genau, 1-2 Monate war das. Also Moment, dann hat das ja quasi mit eurer Beziehung angefangen, das Kurz davor. Ah ja. Richtig. Mhm. Ja, 1 Monat lang haben wir es halt so, waren halt so zusammen und dann hat sich mir halt gebeichtet. Mhm. In dem Augenblick habe ich halt, sind wir auf einen Wolken gefallen, ist ja ganz klar. Ja. Schock. Und aber in der Zeit, ich meine, es war eine junge Beziehung, 1 Monat, aber in der Zeit habe ich mich halt verliebt in sie und ich wollte sie halt auch als Freundin behalten. Ja, aber und habe dann halt gesagt, okay. Ja, aber du hast doch bestimmt gefragt, warum? Warum machst du das? Ja, warum nicht? Ich habe eher gefragt, ob sie aufhören würde. Ob sie aufhören würde? Du hast nicht nach den Gründen gefragt, warum sie nur gerade von dem Monat angefangen hat, anschaffen zu gehen. Hast du nicht gefragt? Nee. Also, nee, gar nicht. Ja. auf jeden Fall, ich wollte sie halt auch nicht verlieren als Freundin, weil ich halt in dem Monat gemerkt habe, dass sie halt auch, dass wir so super zusammenpassen und ich wollte halt, ich habe gesagt, okay, ich habe dich so kennengelernt, wie du bist und es ist deine Entscheidung, ich versuche damit klarzukommen und was dann halt die Zukunft bringt, wissen wir halt nicht. Mhm. So, das war vor 3 Jahren. Das war vor 3 Jahren, genau. Wir sind jetzt immer noch zusammen. Mhm. Geht sie immer noch anschaffen? Jetzt nicht mehr, nein. Wie lange ist sie denn dann noch anschaffen gegangen, nachdem sie es gebeichtet hatte? Circa 1,5 Jahre. So lange noch? Also 1,5 Jahre. Wie hast du denn das ausgehalten? Ja, mit viel Kopfzerbrechen und sie hat mir eigentlich gezeigt, dass sie mich liebt. Dass sie wirklich mich will, dass ich ihr Freund bin. Das hat sie dir gezeigt? Ja, das hat sie mir sehr klar zu verstehen gegeben. Hast du denn es gab auch keine Diskussion irgendwie, sie hat auch nicht darüber geredet. Mhm. Sie hat, und du hast in dieser Zeit, dann in diesen 1,5 Jahren auch nicht gefragt, warum sie das macht? Nein. Hat sie denn zusätzlich auch noch einen Beruf gehabt, einen festen Beruf? Nein, sie hat das nur gemacht, nur das. Mhm. So, dann nach 1,5 Jahren hat sie aufgehört. Weißt du, warum sie aufgehört hat? Mir zuliebe, denke ich. Mhm. Weil wir das schon was sehr, sehr Festes jetzt ist und das auch, denke ich mal, sehr, sehr fest bleiben wird, hoffe ich. Ja, aber dennoch rufst du mich ja heute an. Das muss ja ein besonderes Anliegen da sein. Richtig. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist, damals hat sie haben ihre Eltern das halt, nachdem ich mit jetzt zusammen war, circa 1 Monat hat sich mir gebeichtet und in der Zeit, ich weiß jetzt nicht, kurz davor oder danach, haben ihre Eltern das auch herausgefunden. Mhm. Sie war halt gerade auch erst 18 Jahre alt und die Eltern haben mich dann hingestellt, als wenn ich halt sie dazu drängen würde, dass ich derjenige bin, quasi, dass ich ein Zuhälter bin. Ich hoffe, dass sie das klargestellt hat. Ja, natürlich hat sie es klargestellt. Die Eltern wollten aber nicht auf mich hören. Oder auf sie, besser gesagt. Ja. Ist ja ganz klar. Die Tochter macht sowas, da ist ein Typ. Ja. Und, ne? Könnte die erste Reaktion sein. Noch angezeigt. Die haben mich angezeigt sogar. Genau, die haben mich angezeigt. Dann, ja, eines Tages hatte ich einen Brief ins Haus, Anzeige wegen Menschenhandel. Du? Genau, dass ich Menschenhändler wäre. Wo ich dann natürlich auch direkt mit zum Anwalt gegangen bin, weil nicht, dass da irgendwie jetzt, dass da groß irgendwie in Schwierigkeiten gerate. Ja. Dann mit dem Anwalt alles besprochen, geklärt. Zum Glück ist dann auch die Anzeige relativ schnell fallen gelassen worden, weil sie halt auch ihre Aussage gemacht hat. Und sie hat sich klar dann auf deine Seite gestellt. Ja, ganz klar. Das, ja. Also da gab es gar kein Wenn und Aber. Was ist denn dann konkret der Anlass deines Anrufes heute, Daniel? Weil ja die Eltern sind mir ja quasi, trotzdem, dass ich ein sehr gutes Verhältnis mit denen hatte, den Rücken gefallen. Mhm. Und ich bis heute nicht mit denen, ich sie nicht sehen will. Mhm. Ich auch keinen Kontakt mit denen haben möchte. Mhm. Haben die sich denn bei dir nach dieser Geschichte mal entschuldigt? Nie. Das ist kein guter Zug. Sie haben auch gesagt, sie würden es immer wieder tun. Und das war so für mich das Thema, wo ich gesagt habe, Sie würden es immer wieder tun, sie würden dich immer wieder anzeigen. Wenn sie davon ausgingen, dass du da wirklich mit schuld wärst, so meinen die das oder wie? Ich weiß nicht genau, wie sie es meinen. Ich weiß nur, weil ich auch selber nicht mit denen spreche, dass meine Freundin gesagt hat, sie würden es halt immer wieder tun. Glauben die nach wie vor, dass du schuld daran bist, dass sie in das Milieu hineingekommen ist? Ich denke nicht, weil wir sind jetzt seit 3 Jahren zusammen. Ja, aber was ist denn das für eine Aussage? Ich würde es immer wieder tun, wenn sie wirklich begreifen, dass du absolut unschuldig bist. Das frage ich mich auch. Jeder Mensch mit Anstand müsste doch dann zu dir gehen und sagen, Daniel, das tut uns total leid. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Und das tun sie nicht. Nein. Was sagt denn, also ich gehe mal davon aus, dass deine Freundin mit ihren Eltern Kontakt hat. Ja. Wie sprechen die denn dann über dich gemeinsam? Das ist mehr so ein verhaltenes Sprechen, weil wo das passiert ist, direkt diese Weihnachtszeit danach, habe ich halt so gesagt, okay, dann, weil sie sehr traurig war, dass ich dann mit denen nichts zu tun haben möchte, habe ich gesagt, okay, für dich reiße ich mich am Riemen und gehe damit hin. Habe ich mich damit hingesetzt und es war halt auch richtig anstrengend für mich, weil ich da gesessen habe und genau gewusst habe, das sind die Leute, die mich, die mir in den Rücken gefallen sind. Und da war ja schon klar, dass du absolut unschuldig bist, für sie auch. Genau. Und genau, selbst da in der Situation haben sie nicht ihren Mund aufgekriegt. Nee, also das ich habe auch zu denen gesagt, das Einzige, was ich will, wo ich dann die ganze Sache vergesse, weil ich habe auch keine Gegenanzeige wegen Verleumdung gemacht oder was weiß ich, das Einzige, was ich will, ist eine Entschuldigung, wo ich höre, das war ein Fehler. Finde ich deinen Standpunkt richtig, ja. Ist die komplette Sache für mich vergessen. So, also du warst dann noch einmal bei diesem Weihnachten da bei denen und seitdem nicht mehr. Genau. Ich habe mich jetzt auch von jedem Familienfest ferngehalten. Verständlicherweise. Aber natürlich sehr, sehr schwer für meine Freundin ist. Weil was? Was natürlich sehr, sehr schwer für meine Freundin. Ja, aber dann muss ich erstmal nach der Position, nach der Haltung deiner Freundin fragen. Was sagt die denn zu der ganzen Sache? Sie steht zu mir, aber sie will auch, dass es alles wieder vernünftig seine Wege läuft. Also sie will eigentlich auch ein harmonisches Familienleben haben. Ja, aber die Freundin, finde ich, hat eigentlich auch die Pflicht, nachdem dir so viel Unrecht angetan wurde, dass sie ihre Eltern drängt, dass sie sich bei dir entschuldigen. Eigentlich muss deine Freundin noch massiver auf deine Seite springen. Ja. Die finde ich schon. Das ist sie dir schuldig. Ich meine, sie hat mit der ganzen Geschichte angefangen. Sie ist ja die Hauptschuldige, die das Ganze, den ganzen Schlamassel zu verantworten hat. So. Mhm. Und dann darf sie eigentlich nicht dulden, dass ihre Eltern sich dir gegenüber so beschämend, finde ich, verhalten. Ja, also sie hat auch schon den Eltern gesagt, dass sie sich auch mal entschuldigen sollten, dass das mal angebracht wäre. Also sie hat sich schon auf meine Seite gestellt. Andersrum, ich kann es auch verstehen, dass man die Eltern nicht einfach beiseite stößt. Nee, das kann ich auch verstehen. Ja, aber ich wäre da sehr gekränkt, wenn meinem Freund, jetzt in deinem Falle, wenn jetzt, was deine Person anbelangt, so ein Unrecht getan wurde, und dann sich nicht einmal zu entschuldigen, finde ich, würde mich sehr als Tochter oder Sohn von Eltern sehr ärgern. Würde mich auch auf Distanz zu den Eltern bringen. Ja, ich bin auch sehr distanziert von denen. Nein, das würde mich auch an der Stelle deiner Freundin auf Distanz zu meinen Eltern bringen. Weil das ist einfach kein gutes Verhalten. Ist ja eine Frage der Loyalität, dass sie auch wirklich hundertprozentig zu dir steht und auf deiner Seite ist. Also ich finde, dass du das alles richtig machst. Ich hätte mit denen auch null Kontakt. Null. Mhm. Und ich glaube, ich wäre noch ein bisschen mehr wütend, dass meine Freundin da nicht noch mehr Kerzen gerade an meiner Seite steht. Versucht sie dich denn sogar ein bisschen schon zu drängen, zu sagen, also komm, sind alte Geschichten, komm noch mal mit oder so? So gar nicht, nein. Nee. Also sie sagt schon, klar, sie möchte nicht zwischen den Stühlen stehen. Mhm. Weil das auch für sie sehr belastend ist. Die Eltern sagen, der Junge ist doof. Ich sage, die Eltern sind doof. Mhm. Und sie steht da und weiß nicht, was sie machen soll. Mhm. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß halt auch nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe auch schon da mit dem Gedanken gespielt, komm, jetzt vergesse ich das. Ich gehe da jetzt mit wieder hin und einfach um sie dann wieder ein bisschen so zu beruhigen. Ne? Ja. Würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Ich würde jetzt weiter mich so verhalten, wie du dich jetzt verhalten hast, auf Distanz bleiben. Der erste Schritt muss von denen auskommen. Wenn du jetzt einfach dahin gehst, ahne ich schon, mit welcher Verspannung du da sitzt, und alles ist irgendwie belastet. Eine Entschuldigung würde ja alles schon in Luft auflösen. Du bist ja gar nicht groß nachtragend. Eine Entschuldigung würde ja schon reichen und dann wäre es gut. Ich mach's genauso weiter wie bisher, Daniel. Ich würde da nicht, sie haben dir wirklich eklatant Unrecht getan. Ich würde da nicht auf sie zugehen. Also. Ja, zumal ich ja auch in einer staatlichen Behörde arbeite. Mhm. Und ich hätte da ganz starke Existenzprobleme. Ah, guck mal, das kommt auch noch hinzu. Manu. Das ist noch eine ganz neue Dimension, ja. Daniel, mehr kann ich dir nicht sagen. Das ist meine Meinung. Verhalte dich weiter so. Du bist völlig vollkommen im Recht, finde ich. Vollkommen. Ja? Okay. Alles Gute, Daniel. Viel Glück. Ja. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, ich möchte euch gerne noch sagen zu unserer Sendung gestern. Gestern hat ja Anke angerufen. Anke hat davon erzählt, dass sie einen Aussetzer hatte, als ihr Mann am Telefon gesagt hat, dass er quasi notoperiert werden muss am Telefon, und sie hat dann nicht entsprechend reagiert, wie sie eigentlich hätte reagieren müssen. Der Anke tat das ja auch sehr leid, das hat sie uns gestern ja auch erzählt. Unsere Psychologin hat gestern Nacht noch mit Anke gesprochen, und ich habe gerade quasi privat vor der Sendung auch nochmal mit Anke gesprochen. Und es gibt eine gute Nachricht. Anke war heute im Krankenhaus und ihr Partner, ihr Freund, ist ansprechbar. Er liegt zwar noch auf der Intensivstation. Gestern hatte Anke ja die große Angst, dass der Freund vielleicht aus dem Koma gar nicht mehr erwachen wird und dass schwere Gehirnschäden vorliegen. Aber das ist offensichtlich nicht so. Er hat reagiert und er hat auch verstanden, was Anke gesagt hat. Und Anke war heute schon doch sehr erleichtert und freute sich sehr. Und wir freuen uns natürlich für Anke mit. Und ich wünsche an dieser Stelle nochmal von Herzen alles Gute für Anke und für ihren Freund, damit die Genesung jetzt dann auch voranschreitet. Alles Gute. So, weiter geht es mit Marina. Marina ist 15. Hallo Marina. Hallo. Hallo. Marina, weswegen hast du angerufen? Wegen meinem Opa. Ich habe den 100 Euro gestohlen aus der Geldkassette. Ach du lieber Himmel. Du hast ihm 100 Euro geklaut? Ja. Wann? Ja, also... Wann war das? Das war jetzt ungefähr so vor einer Woche. Mhm. Und warum hast du das gemacht? Weil ich mir ein neues Handy holen wollte. Da darf man natürlich nicht klauen. Aber das weißt du selbst auch, ne? Ja. Hat der Opa das oder hat das irgendjemand schon mitbekommen? Nee, bis jetzt noch nicht. Ach so. Also, ich habe jetzt auch bald Geburtstag und so, und da habe ich mir so gedacht, ob ich denen das vielleicht zurückgebe, Aber ich traue mich zurzeit gar nicht mehr dahin zu gehen. Ich hatte eigentlich ein richtig gutes Verhältnis zu denen. Also enges Verhältnis zu Oma und Opa. Ja, also meine Oma ist gestorben. Ach so, zum Opa. Und ich musste immer für den einkaufen gehen und so. Und dann sollte ich mir das Geld herausholen, weil er sehr schwer sehbehindert ist. Ach so. Und deshalb hattest du auch Zugang zu dieser Kassette oder wo das Geld da drin liegt? Ja. Kann das sein, dass ihm das noch nicht aufgefallen ist? Ja, es ist ihm noch nicht aufgefallen. Aber wenn es ihm auffällt, dann fällt der Verdacht natürlich auf dich. Ja. Hast du dir das Handy schon gekauft? Ja. Welche Möglichkeiten hättest du denn, das zurückzuzahlen, das Geld? Also vielleicht von meinem Geburtstagsgeld. Ich habe jetzt bald Geburtstag. Ja, tatsächlich. Und dann vielleicht kann ich ihm das dann ja zurückgeben. Aber also du erwartest da einige Geldgeschenke zum 16. Ja. Ja. Wann genau ist das, der 16.? Am 25.06. Gut, das ist nicht mehr so lange hin. Ja. Also Marina, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, dass du das machen musst. Ja. Du darfst ja nicht deinen Opa beklauen. Ja, den wollte ich ja eigentlich auch nicht, aber es war so, ja, halt alle meine Freunde fast hatten das und so, nur ich nicht. Verstehe. Ist das denn niemandem aufgefallen, zum Beispiel deinen Eltern, dass du plötzlich da so ein teures Handy hast? Ja, schon, die dachten, das wäre von meinem Konfirmationsgeld noch gewesen. Ach so, das hast du jetzt alles so getrickst. Ja. Also, wir beide müssen uns jetzt einig werden, dass du das zurückzahlst. Man kann schon mal einen Fehler im Leben machen, haben wir alle schon gemacht, aber wenn man dann eine Einsicht hat und das versucht wieder gut zu machen, dann ist es auch wieder gut. Ja. Also 100 Euro darf man niemandem klauen. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Du wärst ja auch nicht erfreut, wenn man dir 100 Euro klauen würde. Ja. Stell dir vor, der Opa würde dir 100 Euro klauen, dann wärst du aber sauer. Ja. Dann wäre aber Schicht im Schacht, ne? Ja. Ja, das glaube ich auch. So, jetzt müssen wir beide mal beraten, wie wir das machen. Ob du bis zum 25. wartest und das heimlich wieder in die Gelddose da tust. Oder ob du vorher geständig bist und ihm sagst, pass mal auf, Opa, ich habe Scheiße gebaut. Kriegst es Mitte, Ende Juni zurück. Ja. Wie schätzt du denn die Lage ein? Wann und wie könnte er es merken? Spätestens, wenn ich das nächste Mal hingehe und er dann halt wieder sagt, dass ich was vielleicht kaufen sollte und dass ich dann halt, ja. Ach so, dann ist kein Geld da und er geht davon aus, dass da immer noch Geld drin ist in der Schatulle oder Dose. Ja, eigentlich ist da ja noch Geld drin, weil er hat eine richtig gute Rente eigentlich und so. Deswegen, da ist eigentlich noch Geld drin. Was glaubst du denn, was das bei deinem Opa auslöst, wenn er erfährt, dass du ihn beklaut hast? Ja, ich glaube, der wird da nicht wirklich begeistert von, aber ich glaube, der wird das auch dann halt wieder, wenn ich ihm das wiedergebe, dann wird das dir verzeihen, meinst du? Ja. Also nicht, dass der arme Mann einen Herzinfarkt kriegt oder so, wenn er das erfährt? Nee, glaube ich nicht. Wie geht's ihm denn, außer mit den die Augen sind nicht so doll, wie geht's ihm sonst so? Der ist richtig gut drauf, also der hat echt keine Probleme und so. Ja. Ja. Also Marina, dann schlage ich folgendes Vorgehen vor. Jetzt, du hast Scheiße gemacht? Ja. Sind wir uns völlig einig, ne? Sagst du auch? Ja. Es tut dir auch leid? Ja. Wie sehr tut's dir leid? Richtig leid. Richtig leid. Ja. Okay. Gebongt, akzeptiert. So, jetzt musst du eine starke Frau sein. Eine starke junge Frau sein. Ja. Und zu ihm hingehen und sagen, und das genau deinem Opa alles so erklären. Okay. Und ihm auch gleich sagen, pass auf, ich will auch nicht, dass du mir das jetzt nachträglich gibst, das Geld. Das ist gegen meinen Stolz, musst du so sagen. Ja. Ich habe Geburtstag in ein paar Wochen. Und dann stehe ich darauf, dass ich dir das zurückgebe. Und ich bitte dich wirklich herzlich um Entschuldigung. Ja. Traust du dich das? Ja. Musst du machen. Okay. Ich sag dir, Marina, wenn mal ein bisschen Zeit vergeht und du ein bisschen älter wirst, ein paar Jahre oder so, und du daran zurückdenkst, wirst du auf dich stolz sein, dass du dann so mutig warst. Du warst am Anfang feige und hast das Geld geklaut. Ja. Und dann bist du mutig und stehst du deiner Tat und willst die Tat auch wieder gut machen. Ja. Das ist ein, glaube ich, dann kannst du hinterher auch guten Gewissens sagen, okay, Mist gebaut, aber wieder alles hingebogen. Ja. Machst du es wirklich so? Ja. Mensch, ist das zum ersten Mal passiert, dass du sowas gemacht hast? Ja. Wie viel Mal wird das noch vorkommen? Gar kein mehr. So, so will ich es hören. Marina, dann drücke ich die Daumen, dass der Opa dann auch so reagiert. Ja. Und lass es dir auch im Nachhinein nicht schenken. Das, ne? Dann musst du sagen, ich will das alles wieder glatt bügeln. Ja. Ne? So, und dann, wenn du es nämlich so machst, dann kannst du auch dein neues Handy genießen und alles ist wieder in Butter. Ja. Wer piepst denn da im Hintergrund so? Mhm. Wer ist das? Hast du einen Vogel, einen Wellensittich oder sowas? Ja, ich habe einen Wellensittich und zwei Hasen. Und zwei Hasen, ja, die Hasen höre ich jetzt gerade nicht. Ja. Gut, Marina, sind wir klar, ne? Problem gelöst. Okay. Du musst handeln. Ja. Alles Gute und viel Glück. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, hier ist Philipp. Philipp ist 32. Guten Morgen, Philipp. Hi, Jürgen. Philipp hier. Ja, Philipp. Schön, dass du da bist. Hi. Ich möchte ganz kurz noch zu Marina was sagen. Ich finde das wahnsinnig rührend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie anruft und so ein schlechtes Gewissen hat wegen den 100 Euro. Ich meine, 100 Euro ist viel Geld und es ist natürlich auch schlimm, wenn man klaut. Aber es ist doch auch schön zu wissen, dass junge Leute auch noch ein Gewissen haben. Ja, absolut. Nee, das finde ich echt toll. Sehe ich genauso. Ja. So, du bist ein junger Mann mit einem guten Gewissen, schlechten Gewissen, oder um was geht's? Ja, sagen wir mal so, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil mir vor 2 Wochen am Donnerstag was passiert ist, beruflich bedingt, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Also ich bin 32, bin freiberuflicher Schauspieler, seit 7 Jahren kämpfe ich mich so durchs Geschäft, habe viel gemacht, war viel auf Tournee. Also Theater, hauptsächlich Theaterschauspieler. Genau, Theater, ein bisschen Film, Fernsehen, aber Theater ist so mein Steckenpferd. Und ich spiele derzeit in meiner Heimatstadt, also in Bayern, in München, für ein Unternehmen, das Stadtführungen anbietet mit Schauspielern. Das heißt, Leute werden durch die Stadt geführt zu einem Thema wie Mittelalter oder berühmte Mordfälle oder Verbrechen in München. Und die Gruppe kommt dann in ein Verbrechen rein, das eben von 2 Schauspielern gespielt wird. Ach, was für eine schöne Idee. Ja, ist eine tolle Idee. Ja. Vor allem, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Wochen sehr viel über München gelernt, was ich trotz meiner langen Zeit hier noch nicht gewusst habe. Also man lernt nicht aus. So, jetzt war folgende Situation. Die Tour beschäftigte sich eben mit dem Thema Verbrechen in München. Und um 22 Uhr sollten wir vor dem Bayerischen Hof, das bekannte Hotel, in dem natürlich auch viele Filmstars und Politiker absteigen, sollte die Erschießung Kurt Eisners 1919 gespielt werden. Ich sollte Graf Arco spielen, der eben in dem Augenblick, wo die Gruppe auf mich zukommt, Kurt Eisner erschossen hat, und dann wird eben erzählt, warum Arco Eisner umgebracht hat. Genau. Warum hat er ihn umgebracht? Kurze Zwischenfrage. Kurt Eisner war 1919 der bayerische Ministerpräsident und hat an dem Tag sein Amt niedergelegt. Hat den Bayerischen Hof verlassen, das Parlament verlassen mit den Worten, man kann mich ja nur einmal totschießen und man kann einem Mordanschlag ja nicht auf die Dauer ausweichen. Und Graf Arco auf Valley war ein leicht Irrer, der etwas gegen die, wie er in dem Monolog sagen würde, gegen die roten Säue, also gegen die, ja, mehr muss ich ja nicht dazu sagen. War das ein Sozialdemokrat, der Eisner? Ja, genau. Ja. Genau. Und er hat sich eben dagegen aufgelehnt, gegen die Revolution. Okay. Genau. Wurde auch, nachdem er Kurt Eisner erschossen hat, kurze Zeit darauf auf der Flucht angeschossen und ist gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Soweit die Geschichte. Soweit die Geschichte, genau. Jetzt bin ich gespannt, wie du da reinkommst. Dass ich das allerdings mit meinem Leben irgendwann decken würde, hätte ich nicht gedacht. Denn ich habe mich mit meiner Kollegin noch drüber unterhalten und wir kamen auf das Thema Waffen in der Öffentlichkeit. Und jetzt ist es so, dass ich in der Szene eine silberne Plastikpistole trage und mich eben neben dieses Kurt-Eisner-Denkmal am Boden hinsetzen soll und die Gruppe kommt, ich soll den Monolog halten. Und ich kniete da mit meiner silbernen Plastikpistole und wusste, dass in ungefähr 1 bis 2 Minuten meine Gruppe kommt. Und nachdem ich die Tour erst das zweite Mal gespielt hatte an diesem Abend, war ich noch nicht so 1000%ig textsicher und bin halt im Geiste den Text durchgegangen. Und dabei hat mich ein Passant gesehen. Der sieht, dass ein Irre vor sich hin brabbelnder mit einer Pistole vor dem Bayerischen Hof sitzt. Ach, du lieber Gott. Du weißt, was kommt. Ich ahne ja. schon, allerdings ja. Ich ja. ahne. auf alle Fälle, ich sehe aus den Augenwinkeln, dass von der linken Seite so in, lass mich lügen, 100, 150 Meter, nee, war ein bisschen weiter, die Gruppe so langsam auf mich zukommt, der Stadtführer erzählt noch was, erzählt ja. die Hinführung zu dem Thema. Ja. Und ich habe mich total auf diesen Text konzentriert, wollte gerade anfangen zu schreien, mein Text, und höre von der rechten Seite plötzlich Wasser fallen lassen, Polizei. Dreh mich um und sehe einen, ja, nicht als Polizisten identifizierbaren Menschen, ja. der jetzt auch nicht sonderlich deutsch aussah, muss ich dazu sagen, mhm. auf mich zukommen mit einer Pistole an der Hand auf mich gerichtet, mhm. Und war total irritiert, erstens, weil ich nicht vollständig mit meiner Präsenz bei ihm war, sondern im Text und wusste, ich muss in ungefähr 30 Sekunden die Szene spielen. Und du guckst auch zu deiner Gruppe, die da auch kommt, ne? Genau, ja. Also die waren allerdings noch so weit weg, dass ich sie zwar gesehen habe, aber die haben die Situation noch nicht gesehen. War das ein Polizist in Zivil? In Zivil, genau. Ja, ja. Von da habe ich ihn noch nicht identifiziert als Polizist. Ach so, ich habe nur die Waffe gesehen und dachte mir, mein erster Gedanke war, scheiße, ich glaube, der will mich jetzt überfallen. Also ein Missverständnis jagt das andere. Ja, genau, das wurde allerdings immer schlimmer. Plötzlich hörte ich hinter mir, also der eine war vor mir, der andere war hinter mir ein anderer Zivilbulle, der schrie, Waffe fallen lassen, Polizei, tun Sie, was mein Kollege sagt. Mhm. Ich drehe mich um, sehe den und war total irritiert, weil ich überhaupt nicht wusste, wen die meinen, weil ich das Plastikding in meiner Hand ja nicht als Waffe identifiziert habe in dem Moment. Du hast dich nicht mal angesprochen gefühlt? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja absurd. Ja, und dann? Ich dachte mir, die überfallen mich jetzt hier, also das war mein erster Gedanke, überfallen mich jetzt hier, obwohl die Gruppe kommt, dann dachte ich mir, nee, kann ja nicht sein, dass ich hier auf offener Straße überfallen werde von zwei Leuten in der Öffentlichkeit. Mhm. Und dann hörte ich das zweite Mal schreien von vorne, Waffe fallen lassen, Polizei. Mhm. Dann habe ich den angeschaut und dann höre ich, wie er schreit, beim vierten Mal, wenn wir schreien, schießen wir. Mhm. Ich bin aufgestanden mit diesem Plastikding in der Hand, das ich ja immer noch nicht als Waffe identifiziert hatte, und habe mich, und ich weiß bis heute noch nicht, warum ich es genau gemacht habe, mich konfrontativ dem einen gegenübergestellt mit der Waffe in der Hand. Mit deiner Plastikpistole. Mit meiner Plastikpistole. Und dann schrie der hinter mir wieder, haben Sie nicht gehört, mein Kollege hat gesagt, Waffe fallen lassen. Und in dem Augenblick kam es mir, dass die A, tatsächlich mich meinen, ja. B, dass sie mich als Waffenträger identifiziert ja. haben. Dann habe ich das Ding fallen gelassen und ich stand dann schon mit Gesicht zur Wand und Handschellen dran. Du lieber Gott, was für eine hochgefährliche Situation. Ja, die, ja. die hätten auch schießen können, weil ja, die natürlich. Dachten, du machst irgendeinen Blödsinn. Ja, genau, also da sind wir dann auch noch drauf gekommen. Als ich mich umgedreht habe, waren schon drei Einsatzwägen mit jeweils 4 Mann Besatzung da, hatten den kompletten bayerischen Hof abgesperrt. Deine Besuchergruppe kam nicht mehr an dich ran, vermutlich? Nee, die standen auf der anderen Straßenseite, das habe ich allerdings nur so peripher mitbekommen und die dachten sich wahrscheinlich, hey, was für eine geile Show für dieses Geld. Und der Stadtführer kam dann rüber und hat versucht, diese Situation zu deeskalieren, hat gemeint, ja, wir haben ja nur Stadtführer und das ist ja Schauspieler. Und haben die es geglaubt, die Polizisten? In dem Augenblick, jein, also sie haben mich noch durchsucht, abgeklopft. Aber die sahen ja auch gleich, dass das eine Plastikwaffe war. Das haben die ja wahrscheinlich sofort gesehen dann. Das haben sie gesehen, als sie es mir abgenommen hatten, ja. beziehungsweise als sie die aufgehoben ja. hatten. Und dann wurde ich halt ins Polizeiauto gesetzt, bin auf die Wache gefahren worden. Und da habe ich immer noch nicht ganz realisiert, was passiert ist. Erst als man mir dann ungefähr 3-mal gesagt hat, wissen Sie, normalerweise gehen wir davon aus, wenn wir schreien, Waffe fallen lassen, Polizei, mhm. dann lässt derjenige die Waffe fallen. Mhm. Wenn er es nicht macht, spätestens beim zweiten Mal. Mhm. Und Sie Irrer, sind auch noch aufgestanden, haben sich mit dem Ding uns gegenübergestellt ja, und haben uns mit einem unverständlichen Blick angeschaut. Ja. Wir dachten wirklich, da steht ein Irrer. Ja, ja. Da, mein Gott, wie es klingt ja lustig und absurd, weil das so eine Verkettung von vielen Dingen ist, aber es war eigentlich eine hochernste Situation für dich. Ja, und für den anderen auch, weil der eine Polizist, der mir gegenüberstand, hat sich tatsächlich in Lebensgefahr gewähnt und hatte den Finger, also die Waffen waren beide entsichert, mhm. hat man mir gesagt, und der Finger des Hinteren war auf Abzug und der andere war fast auf Durchzug. Er hat gemeint 3 Sekunden und er hätte geschossen. Hast du jetzt irgendeine Strafe bekommen? Das wurde dann 2,5 Stunden diskutiert. Konsens ist, nein, ich habe keine Strafe bekommen. Ja. Wir haben dann natürlich mit meinem Chef gesprochen, der dann auch erklärt hat, dass die Führung angemeldet ist, also dass jeden Donnerstag diese Führung an dem Ort hier stattfindet. Und dass sie genau mit Schauspielern und Plastikwaffen genau. und so, dann, genau. und dann war die bayerische Polizei dann gnädig. Richtig. War allerdings echt ein Schock. Das glaube ich. Was mich am allermeisten schockiert hat, war gar nicht so sehr die Pistolen, die auf mich gerichtet waren, sondern, und das ist was, hatte ich jetzt echt 2 Wochen lang damit zu tun, der Blick von dem einen Polizisten, der mir konfrontativ gegenüberstand, ich habe dem seinen Blick gesehen und dachte mir, der tickt nicht richtig. Ja, der insofern, weil der selber in so einem, war in einem Ausnahmezustand und ich wusste ja gar nicht, was mit mir passiert in dem Augenblick. Und er hat mir auch danach gesagt, bitte? Der hat ja auch Todesangst. Ja, genau. Ja. Er hat gemeint, er hat dann nur einen Menschen gesehen, der brabbelnd auf der Straße sitzt mit einer Waffe und sich auch noch aufrichtet. Und er wusste nicht, er konnte die Situation nicht einschätzen. Das ist ja eine irre Geschichte. Das war nett, dass du sie uns erzählt hast. Wirst du den Job weitermachen? Ja, werde ich weitermachen, wobei ich auch gesagt habe, dass ich definitiv nicht mehr mit Waffe spielen werde. Ja, ist vielleicht auch besser so dann. Aber ich möchte auch der Polizei echt ein Lob aussprechen oder ein großes Dankeschön, dass sie tatsächlich so schnell, auch wenn die Situation nicht so ernst war, wie man gedacht hätte, aber dass sie so schnell reagiert haben. Und das gibt mir tatsächlich ein sehr gutes Gefühl. Na, das ist doch, da freut sich jetzt die Polizei in München, dass der Philipp das so gesehen hat. Philipp, vielen, vielen Dank für deinen Anruf und gut, dass es gut gegangen ist. Ja, finde ich auch. Alles Liebe, tschüss. Wünsche einen schönen ciao. Abend. Ja, ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.31 Uhr und ein paar Sekunden. Ich möchte an dieser Stelle etwas in eigene Sache sagen. Das möchte ich nicht am Ende der Sendung sagen, weil am Ende der Sendung ist es manchmal so hektisch und dann haben wir nicht viel Zeit. Das Stichwort ist gerade gefallen, München. Mein Redakteur Marc Strucken, das ist der Mann, der mich hier jede Nacht begleitet während der Sendung, wird mich und uns leider verlassen. Er geht zum Bayerischen Rundfunk nach München. Und ich möchte mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich für die grandiose Zusammenarbeit, für die schöne Zeit bedanken. Der Marc hat diese Sendung ausgesprochen gut betreut und mit sehr viel Professionalität und Herz und Herzblut hier alles gemanagt. Also ich kann wirklich sagen, dass er das Rückgrat dieser Sendung war. Wir haben jetzt 3 Jahre fast jede Nacht miteinander verbracht hier. Und wir haben in diesen 3 Jahren kein einziges Mal gestritten und es gab kein einziges Mal irgendeine Spannung. Es war ein sehr gutes Geben und Nehmen auf Augenhöhe. Und das ist im beruflichen Zusammenhängen, im beruflichen Kontext äußerst selten. Mein ganz, ganz großes Dankeschön an Marc Strucken. Ich wünsche ihm sehr viel Glück, sehr viel Gutes und sehr viel Erfolg bei seiner neuen Tätigkeit in Bayern, in München, beim Bayerischen Rundfunk. So, bisher hatte ich, also der eine geht und die andere kommt. Bisher hatte ich immer einen Mann an meiner Seite. Jetzt werde ich eine Frau an meiner Seite haben. Ab Montag wird die Kollegin Maike Wüllner Redakteurin dieser Sendung sein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr und bin guter Dinge, dass wir das Kind halt auch weiterhin sehr gut hier schaukeln werden und dass es weiterhin sehr gut läuft. Herzlich willkommen, Maike Wüllner. So, das war in eigener Sache ein Satz, ein paar Worte von mir. Und wir machen jetzt weiter mit der freien Themennacht. Und zwar mit Peter. Und Peter ist 72 Jahre. Guten Morgen, Peter. Morgen. Domino. Domino ist auch nicht schlecht. Sie, ich hab da... Ach, auch ein Bayer. Ja. Na, das ist ja schön. Auch aus München. Ja, sehr gut. Ja. Mein Thema ist das Dings. Ich möchte mal eine Lanze brechen. Über die Prominenz. Ach, die Prominenz? Ja. Welche Prominenz? Ja, durch die Reihe. Ach. Ob die Schauspieler sind oder Fußballer oder wie jetzt zum Beispiel über den Hoeneß. Ja. Wo es da weggeschimpft wird. Und wie geschimpft wird? Ja, das ist ein, ich will schon sagen, das ist eine, wenn ich das sagen darf, eine Sauerei. Der Mann ist Grund, er, sag mal, ja, was er mit der Gips, Grundehrlich ja, kann man nicht ja, sagen. Ja, mein, oh mein, da wollen wir gar nicht reden. Ich war beim Boris Becker, war ich Zeuge. Ja. Auch wegen der Steuerhinterziehung. Warst du Zeuge? Warum warst du Zeuge? Ja, weil ich bei ihm Post gebracht habe. Ach, du bist Postbote? Ja. Gewesen? Gewesen. Ah, in einem prominenten Viertel in München? Im Bogenhausen. In Bogenhausen, da ja. Wohnt die Prominenz. Ne? Ja, ja, und ich habe einen Schlüssel gehabt, wie er umgebaut hat im Haus. Ja. Und da hat es geheißen, ich habe den gesehen und kennt, der, wo ihn angezeigt hat. Mhm. Wegen Steuerhinterziehung. Er hat behauptet, der Boris Becker war so und so lang in der Wohnung im Haus. Aber das war gar nicht wahr. Mhm. Dann habe ich Zeugen gemacht. Vor zwei Rechtsanwälte, die höchsten in der Maximilianstraße. Ja. Die prominenten Rechtsanwälte. Ja. Und Peter, zu dem, lass uns über den Hoeneß reden, das ist ein bisschen aktueller als Boris Becker. Ich weiß ja, dass er in Bayern und natürlich in München ja, sehr Uli Hoeneß habe ich alles gesagt, weil an Uli Hoeneß, da bin ich bloß ein paar Mal dort gesessen bei ihm, nicht bei ihm, sondern als Dings, als Zuschauer, wo der Marquardt drüber sitzt und so. Ja. Da habe ich prominenten Karten. Aber Peter, wenn er sehr beliebt ist und sehr viele tolle Sachen hat er ja gemacht oder macht ja. Er immer noch. Ja. Aber man muss doch wiederum auf der anderen Seite auch sehen, dass er auch ordentlich jetzt Scheiße gebaut hat. Und ach, der Kerl hat halb Deutschland eingesperrt. Naja, aber so kann man nicht drüber hinweggehen. Ne? Das weiß ich. Das sind ja Riesensummen, die er da unterschlagen hat. Das weiß ich, aber da Kerl hat halb Deutschland eingesperrt. Ja. Was ich alles gesehen habe. Ja. Zum Beispiel der Hunter. Ja. Der Kolumnist. Ach so, ja genau, von der Bildzeitung, ne? Ja, von der ersten Kolumnist von der Bildzeitung. Ja. Sie, der hat mir Sachen erzählt, der ist ja leider vor Jahren schon gestorben. Mhm. Da hat mir Briefe gesagt, den haben sie Geld zugeschickt, dass er ja von denjenigen Schauspielerin oder sonst was schreibt. Mhm. Mhm. Dass die ja jeden Tag in der Zeitung sind. Wenn du es gibt ja Sachen, Domian. Aber verzeihst du denn Prominenten, wenn die wirklich auch Gesetzesbrüche zu verantworten haben? Verzeihst du denen das alles? Nein, das nicht. Ja, was meinen Sie, was die Firmen alles, die ganzen Firmen. Ja, ja, das stimmt schon. Die großen Firmen, die zahlen ja keinen Pfennig. Ja, hast du recht. Weil sie die Löcher wissen. Ja, aber das macht's ja auch nicht besser, ne? Ja. Das macht's. Gibt es einen Prominenten für dich, wo du sagst, der ist wirklich für mich makellos? Der ist super gut und da gibt's überhaupt nichts zu. Zum Beispiel dann der leider verstorbene Ding, der alte, der Lowitz. Also der Schauspieler. Ja. Ah ja. Mit dem habe ich öfters Kaffee getrunken. Zu dem bin ich jeden Tag aufgekommen fast. Mensch, du kennst dich ja wirklich aus dann da. Bitte? Du kennst dich ja in der prominenten Szene dann wirklich sehr gut aus als Postbote. Ja, freilich. Ich bin ja jeden Tag hingekommen. Ja, ja. Ich habe gewusst, wo es kriegen und wo die Post herkommt. Also das war ein feiner Mensch. Der Lowitz. Ja. Der hat zu mir gesagt, Herr Mama, aber du... Peter hat er gesagt, es gibt eine Zeitung, die wissen Sie, das kennst du auch, die Zeitung, mhm. Die kann die kaputt machen, weil sie mal ja zeitlang geschrieben haben, der über ihn. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das wahr ist. Sagt der Peter, hat er gesagt, diese Zeitung, die kann die kaputt machen, hochheben und dann wieder kaputt machen. Mhm. Hast du denn damals irgendwann auch mal den großen, bei euch großen Franz Josef Strauß kennengelernt? Den hab ich auch oft öfters gesehen. Wie war der so? War halt ein Biffi. Ein Gauweiler habe ich mit Gauweiler. Henning von Siemens habe ich jetzt da gehabt. Mann, da haben wir ja Namen hier gerade. Ja, und den Konsul Weyer. Ja, den kennen wir. Das war ein sinnernetter Mann. Den kennen wir auch. Sag mal, wenn du mit dieser Mega-Prominenz immer zu tun hattest, ja. Haben die denn auch hin und wieder da mal ein ordentliches Trinkgeld gegeben? Ja, super. Ja? Jetzt bin ich in Pension, jetzt darf ich so sagen, weil wir haben ja damals nicht über fünf Mark nichts nehmen dürfen. ja, ich weiß. Und super. Wer war denn der Großzügigste? Ich habe meine Kuvere gekriegt, wissen Sie, da war die Sache drin. Ja. Ich war Weihnachten und Neujahr war ich zufrieden. Ich muss ehrlich sagen, drum rufen, ich schaue deine Sendung auch jetzt mal an, ja. Weil ich da wach bin, mache ich meine Gymnastik, meine 100 Liegestütze. Ja. Weil ich bin ja bei einem Landwirt Deutschland vom Krieg. Also 100 Liegestütze mit 72, Respekt, Respekt, ja, wirklich. 50 Kniebeugen, wow. 100 Liegestütze. Mann. Ja, ich habe früher geboxt. Peter, wenn du damals mit so, wenn du wahrscheinlich, du hast es ja wahrscheinlich viele, viele Jahre gemacht, die Postboterei. 25 Jahre. So, 25 Jahre. Gibt es mit dem einen oder anderen sogar noch heute einen leichten, einen lockeren Kontakt? Nein, ich komme nicht mehr raus. Also. Ich komme nicht mehr raus. Es haben mich einige angerufen. Mhm. Schade, dass das den Pension gehst hat. Mhm. Und so. Dann gehört es fast schon ein bisschen zur Familie. Ich habe an der 100 Schlüsselbunde Schlüssel gehabt. Oh ja, siehst du, dann haben die Leute Vertrauen gehabt. Ja, die Willen da rein kann, wissen sie. Ich habe alles von Thun, der von Thun wohnt draußen. Ja. Ich sage ja alles drum und dran. Wohnt, hast du die Uschi Glas auch kennengelernt? Die habe ich kennengelernt, weil ich ihre Managerin. Also, ja. Die Manager von Rehm. Ja. Die Kassen. Ja. Die hat auch drin gewohnt. Die ist wie vorbeikommen. Ja. Also, ich kann wahrscheinlich jeden Namen nennen und du kennst die Leute. Ja, freilich. Na, vor allen Dingen die in München gewohnt haben, vielleicht. Ja, Güler vom Leitershaus. Jeden ja. Halt. Also, du sagst, die Prominenz ist gar nicht so schlecht, so nette Leute. Nein, die haben ein bisschen Dreck am Stecken, aber die anderen haben auch Dreck am Stecken, sagst du. Ich sage, da kannst du heute halb Deutschland eingesperrt. Ja, müssen wir vielleicht halb Deutschland mal einsperren. Aber beim Boris Becker, wie ich der Zeuge war, mhm. Das habe ich genau gewusst, dass der nicht eingesperrt wird. Mhm. Der hat Angst gehabt vom Einsperren. Mhm. Hey? Die von der Strafe hat er keine Angst gehabt. Okay? Weil es ist ja dazu gekommen, die Mutter von ihm ja. Hat mich von Dings angerufen, aha. Von Heidelberg. Ja. Hey? Wo es da wohnt, ob ich nicht ein Zeugnis machen möchte, ja. Weil ich jeden Tag hinkomme. Der hat keine Post nicht gekriegt, gar nichts. Ja. Wie war und, der denn so zu dir, so im direkten Kontakt, der Boris Becker? Ich hab so oft habe ich nicht gesehen, weil er nicht da war. Ach so. Wenn er da war, habe ich ja gesehen. Mhm. Weil der hat sein Auto davor stehen gehabt. Ja, verstehe. Gell? Weil ich habe, der hat er gehaust wie ein Student, der hat er nicht einmal einen Tisch drin gehabt. Ach so. Und da hat die sicher, so geht's bei den feinen Leuten zu. Der hat nicht mal einen Tisch im Haus gehabt. Ja, wie ein Student. Wie er in Miete war. Verstehe. Und wie er das verstehe. Haus gekauft hat und umgebaut hat, war er der Vater da. Ja. Und da ist natürlich Werkzeug, Material gekommen. Also. Ich habe einen Schlüssel gehabt. Davon. Ich glaube, Peter, wir könnten eine ganze Stunde noch ratschen, ne? Über. Ich könnte ein Buch. Das glaube ich. Jetzt wollte ich noch sagen, weil meine Schwester da in Moore, in Oklahoma, ja? Mit der habe ich jetzt um 9 Uhr geredet. Ja. Da schaut's aus ach so. Da drüben. Achso, da wohnt deine Schwester in Oklahoma? Genau, in Moore. Ah, ich verstehe. Da, wo der Hurricane war. Der schlimme Sturm war. Und geht's deiner Schwester denn gut? Ja, die hat ein festes Haus. Das ist viel wert. Das Ziegelhaus, Ziegel. Ja, das ist viel wert. Wie man bei uns baut. Ja, das ist viel wert. Das ist sturmsicher. Und die hat einen großen Keller machen lassen. Das ist auch wichtig. Weil der war Offizier bei der Armee. Also so, Peter, ich danke dir für deinen Anruf. Okay dann. Und schöne Grüße nach München. Danke, ja. Dass du uns mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Das wollte mal loswerden. Ja, sehr gerne. Weil immer über die Prominenz geschimpft wird. Jetzt haben wir mal richtig, richtig positiv gesprochen. Lieber also, Peter, alles Gute. Servus. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. Unser Thema nächste Woche heißt Tabu Homosexualität. Und ich möchte gerne mit Schwulen und mit Lesben reden, die wegen ihrer Homosexualität Schwierigkeiten in der Gesellschaft haben. Also zum Beispiel im Beruf, in der Familie, in der Kirche. Es gab ja neulich eine Studie der EU, wonach das nochmal festgeschrieben wurde, dass sehr, sehr, sehr viele Leute, besonders im beruflichen Bereich, sich und ihre Sexualität, ihre sexuelle Identität verheimlichen müssen. Und ich möchte auch sehr gerne mit Leuten sprechen, die aus moralischen oder religiösen Gründen Homosexualität ablehnen. und da auch eine ganz klare Meinung und Position haben. Also Tabu Homosexualität, nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist unser Thema. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder dann auch gerne während der Sendung und vor der Sendung nächste Woche hier anrufen. Tabu Homosexualität. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Ich freue mich auf zwei Leute, auf Bianca und Michi. Hallo. Hallo. Bianca und Michi. Kann ich gleichzeitig mit euch beiden sprechen? Eigentlich jetzt nur mit mir, aber Michi, der ist jetzt woanders. Der ist drüben. Der ist drüben. Der möchte auch gar nicht groß sprechen. Der schämt sich. Okay, dann rede ich mit dir, Bianca. Wie alt bist du auch? 39? Ich bin 39. Ja. Und mein Freund, der ist 47. Okay. Bianca, weswegen hast du oder habt ihr denn angerufen? Ja, und zwar bin ich sexsüchtig. Mhm. Du bist sexsüchtig? Ja. Ja? Was heißt das genau? Beschreib mal. Ja, und zwar will ich 6-mal am Tag. 6-mal am Tag? Ja. Und ich bin jetzt 3 Jahre mit ihm zusammen. Mhm. Und er kann das nicht mehr. Verstehe ich auch. Ich habe auch schon eine Therapie angefangen. Mhm. Was für eine Art von Therapie ist das? Ja, ich bin dann hingegangen und habe gesagt, dass ich halt immer nur Sex will. Mhm. Und er kannte das nicht so. Er kannte auch gar nicht so Sex so viel. Mhm. Ja, ist das denn so, dass er seit 3 Jahren auch nicht ein bisschen nachlässt? Nein, gar nicht. Also ich will 6-7 Mal am Tag. Und du willst 6-7 Mal am Tag. Wie viel Mal kommt es dazu in der Regel? 5 Mal. Was ja nun auch sehr viel ist. Ja. Und das schafft er so? Eigentlich schon. Ohne Hilfsmittel? Ja. Ja. Aber habt ihr denn so viel Zeit überhaupt dafür? Eigentlich nicht, aber muss er, weil, wie gesagt, weil ich süchtig bin. Ist er berufstätig? Bist du berufstätig? Ja, also er ist berufstätig. Mhm. Und ich auch. Ja, was macht ihr beiden vom Beruf? Also ich bin Gärtnerin. Was bist du? Und er ist in BAG, also... Er ist Staplerfahrer. Und ich habe bei dir nicht verstanden. Was machst du? Ich bin Gärtnerin. Gärtnerin, okay, verstehe. Ja. So, dann seid ihr ja beide, gehe ich mal davon aus, auch relativ erschöpft, wenn ihr dann abends nach einer 8-Stunden-Schicht nach Hause kommt. Und gerade du als Gärtnerin hast kräftig zugelangt am Tag, bist nicht so platt, dass du keine Lust mehr auf Sex hast. Sex geht immer. Ich will immer. Das ist ja nicht witzig. Nein, ist nicht witzig. Nein, klingt natürlich für jemanden, der nicht so gestrickt ist, etwas ungewöhnlich zunächst. Wann macht ihr das denn immer? Nur abends oder vor der Arbeit auch noch? Ja, wir machen das morgens und jetzt sage ich selber. Bitte? Also wir machen das morgens. Ja. Und dann abends halt, ne? Ja. War das denn bei dir, bevor du Michi kennengelernt hast, auch so stark ausgeprägt? Nein, war es nicht. Nur bei ihm. Ach. Ich meine, das ist ja für ihn ein großes Kompliment. Eigentlich schon, aber er will Schluss mit mir machen. Ach so. So ernst ist es. Er will deshalb mit dir Schluss machen. Ja, wie gesagt, wir sind verlobt. Also er will mich heiraten. Und dann jetzt auch einmal wieder Schluss mit mir machen, weil ihm das zu viel ist. Weil er kann ja auch nicht mehr. Mhm. Ja, was man natürlich auch verstehen kann. Du sagst, du bist jetzt in einer Gesprächstherapie. Ist das sowas? Nee, jetzt ja nicht mehr. Jetzt habe ich die beendet, weil die AOK das nicht mehr übernehmen will. Wie lange hast du diese Therapie denn gemacht? Ein Jahr. Ach so. Offensichtlich war es keine gewinnbringende Therapie, weil es nichts gebracht hat, gar nichts gebracht hat. Nee, gar nicht. Warst du denn hast du dich denn von deinem, vom Gynäkologen mal beraten lassen? Ja, das habe ich auch. Und? Da ist nichts rausgekommen. Hat er mal einen Hormonstatus gemacht von dir? Nein, hat er nicht. Mhm. Was meinte denn der Gynäkologe, warum das so bei dir so ist? Ja, also eigentlich hat er nichts gesagt, weil es ist nichts rausgekommen. Nur ich habe jetzt Angst, weil ich liebe ihn ja über alles und er will mich jetzt verlassen. Was ist denn so schlimm daran, wenn du dann etwas auf Sex verzichtest und das halt dann für dich mit dir alleine ausmachst? Das kann ich nicht. Warum nicht? Das wird privat. Ja, ja, gut. Wir reden ja auch nicht so intim. Ja. Ist das jetzt live? Ja, das ist jetzt live. Oh. Ja. Ja. Ja, ich brauche immer was drin. Achso, ich verstehe. Gut, aber gibt es ja auch diverse Hilfsmittel, die man sich da besorgen kann. Ja, das habe ich auch. Also ich habe ein Dildo. Genau. Aber das reicht mir nicht halt, weil ich brauche die Wärme. Gibt es keine warmen Dildos? Ich bin fast sicher, dass es das gibt mittlerweile. Ich bin fast sicher. Ja, ich finde das nicht lustig, weil das ist ein Problem für mich, weil mein Freund will Schluss machen. Ja, ja, mir ist das Problem. Also mein Verlobter jetzt. Mir ist das klar, Bianca. Also jetzt ganz im Ernst, ich würde an deiner Stelle nochmal zu einem anderen Gynäkologen gehen. Das nochmal ganz klar erzählen und mich beraten lassen oder mich auch richtig untersuchen lassen. Vielleicht bringt der dich schon auf eine oder kommt der auf eine Spur. Das ist das Erste. Das andere ist, ich würde jetzt ganz im Ernst mal mich versuchen, dahin zu trainieren, dass ich auch ein bisschen mehr Sexualität mit mir selbst haben könnte, um meinen Mann zu entlasten, wenn du deinen Mann liebst. Das mache ich ja auch. Es ist jetzt echt live. Ja, es ist jetzt live, ja. Weil ich mache das ja auch. Ich mache es ja mit mir selber auch. Ja. Aber es reicht mir halt nicht. So. Dann würde ich sagen, schnell einen Gang zum Gynäkologen. Ja, aber da war ich ja schon. Ja, dann vielleicht hat er dich nicht richtig beraten und vielleicht hat er auch einiges nicht unternommen und hat die Lage gar nicht so ernst gesehen. Dann ist es gut, nochmal zu einem anderen Arzt zu gehen. Ansonsten Bianca. Ja, ich verstehe das. Du liebst ihn, aber du kannst natürlich nicht von ihm etwas verlangen, wozu er keine Lust hat. Da prallen ja zwei Interessen aufeinander. Nein, er hat ja auch Lust. Ich bin ja nicht langweilig. Aber er will nicht so, er will nicht so viel. Das ist mir schon klar. Ja. Gut. Also ich schlage Folgendes vor: Du gehst zum Gynäkologen bitte nochmal. Ja. Und du wirst jetzt nochmal von meiner Psychologin zurückgerufen. Ich glaube, die hat auch noch die eine oder andere Idee, was sexualtherapeutische Beratung anbelangt. Aber ich glaube, mir kann keiner helfen. Ja, nun sei mal nicht so pessimistisch. Wollen wir mal gucken. Du bist nicht die Einzige mit dem Problem. Da gibt es auch noch andere Frauen, die das haben. Oh, dann ist gut. Gut, Bianca, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, danke. Tschüss. Und hier ist Tom und Tom ist 47. Guten Morgen, Tom. Einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, Tom. Um was geht's bei dir? Ich wollte gerne auf den Philipp reagieren, den Schauspieler, dem da das Missgeschick in der Maximilianstraße von München passiert ist. Ja. Und ich habe mich eigentlich richtig geärgert. Und zwar nicht über dich, über ihn, sondern über dich. Ach, warum? Und zwar, nicht böse sein, ihr beide habt darüber so gelacht, ihr habt das ins Lustige gezogen, zwar den Ernst hin und wieder erwähnt, aber es war dann doch recht lustig. Ich bin Polizeibeamter, ich kenne solche Situationen, wir haben das mehrfach erlebt, das ist lebensgefährlich. Ja, das glaube ich, Tom. Ich habe es ja auch gerade gesagt, entschuldige, es klang halt so absurd alles, dann lacht man so ein bisschen drüber, aber wir haben es ja auch ein paar Mal gesagt, dass es todernst war. Es hätte ja wirklich eskalieren können. Aber erzähl du mal weiter aus deiner Erfahrung. Also mein erster Wunsch, ich erzähle gleich eine Geschichte, die ich selber erlebt habe. Ich hätte fast einen 16-Jährigen erschossen in so einer Situation. Mhm. Mein Wunsch ist, wenn Leute sowas machen, wirklich meldet das an, sagt der Polizei Bescheid, am besten beim Abschnitt, der dafür zuständig ist, bei der Wache, denn dann ist es im System und wenn sich Bürger melden und sagen, hier ist etwas, dann wissen die zumindest, es ist die Option, hier wird was gespielt, hier wird was gefilmt oder so. Ja, wäre das in dem Fall auch nötig gewesen bei einer Stadtführung, dass man das bei der Polizei auch anmeldet? Man kann heute die Waffen, die Menschen als Plastikwaffen im Kaufhaus kaufen, nicht von echten unterscheiden. Verstehe. Ein Polizeibeamter, der benachrichtigt wird, da sitzt einer, der brabbelt komisch vor sich hin und hat eine Waffe im Schoß. Dem nähert man sich sehr vorsichtig. Man sieht aus der Entfernung, da ist was in seinem Schoß, was aussieht wie eine Waffe. Wie schwer das Ding ist, ob das Plastik, ob das Metall ist, kann ich ja erst feststellen, wenn ich es in die Hand nehme oder wenn es auf den Boden fällt. und entweder nach Plastik oder nach Metall klingt. Vorher kann ich es nicht beurteilen. Das Fatale in der Situation mit Philipp war ja auch, dass er das wiederum gar nicht kapiert hat, was die Polizisten von ihm wollten. Das ganz war ja, genau. Das hat sich ja so hochgeschaukelt und das hat die Polizisten dann wahrscheinlich noch mehr irritiert und die wussten gar nicht, was passiert jetzt gerade hier vor uns. Ich kann mir die Situation der Kollegen exakt vorstellen und hätte der Philipp den Arm hochgehoben, hätte er sicher sein können, der Beamte hätte in der Sekunde geschossen. Mhm. Zur Abwehr, zur Eigensicherung der Gefahr für sein eigenes Leben. Wie sind die Beamten, wie ist die Polizei trainiert, in einer solchen Situation zu schießen? Wohin schießt ihr? Wir sind da jetzt mal vorsichtig mit polizeitaktischen Einzelheiten. Das ist in Polizeidienstvorschriften geregelt. Die erste Regel ist, wenn möglich, ein taktisches Einsatzmittel anzuwenden, was dazu führt, dass der Täter die Schusswaffe fallen lässt, dass er keinen Zugang zu ihr mehr hat. Wenn man die Zeit hat, das zu machen, zum Beispiel ein Einsatzspray, wenn die Distanz das hergibt, oder ein Taser, das sind diese Stromsachen. Wenn gar nichts mehr geht, wird nach Möglichkeit auf Arm oder auf Bein geschossen. Wenn es eine Situation ist, in der man sich faktisch wehren muss, mit anderen Worten, ich muss seinem Schuss zuvorkommen, schieße ich auf den Oberkörper. Weil das Größte ist, was ich bei einem Menschen treffen kann, wenn er mir direkt gegenübersteht. Wenn ich mir jetzt das Hotel für Jahreszeiten da in München vorstelle, da sind ja auch Säulen, Blumenkübel und so weiter. Wenn er da in irgendeiner Form bedeckt ist, körperlich, schießt man auf das, was man sehen, was man treffen kann. Also kann man, ich sag's nochmal, er hat wirklich in höchster Lebensgefahr geschwebt. Ja. Kann man so sagen, ne? Je nachdem, wie es sich weiter hätte eskalieren können. Du hast gerade gesagt, dass du fast um einen Hammer einen 16-jährigen Jungen erschossen oder angeschossen hättest. Was war das für eine Situation? Es war eine Situation, es ist allerdings schon 12, 13 Jahre her, das Stadtviertel, wo sehr Wohlhabende leben, ein wunderschönes großes Haus mit vielen großen Fenstern. Da haben drei Jungs sich überlegt, weil sie wussten, ihr Kumpel feiert dort mit Mädchen eine kleine Party. Den erschrecken wir. Sie haben sich Masken übergezogen und damals waren diese Pumpguns gerade im Aufkommen. Und sind dann tatsächlich auf das Grundstück, haben geguckt, ob sie da irgendwo eine Tür finden. Die Terrassentür war auch offen. Und dabei hat sie einen Nachbar gesehen. Der Nachbar sieht drei Gestalten, schwarz gekleidet, mit irgendetwas Waffenähnlichem, die sich in das Haus begeben. Angerufen. Höchste Alarmstufe. Das löst auf jeden Fall einen großen Alarm aus. Ich und drei Kollegen in zwei Wagen, wir waren die ersten vor Ort in Zivil. Zwei haben Außenaufklärung gemacht, ich und der andere sind rein. Das Haus war stockdunkel. Wir hörten aus dem Keller Geräusche. Da saß der mit seinem Freund und zwei Mädchen feierte. Wir haben uns ganz vorsichtig der Treppe genähert. Wir haben nach unten geguckt. Und plötzlich sagt mein Kollege, oben ist einer. Wir drehen uns um. Und oben auf der Treppe, die in die höheren Stockwerke führt, steht ein Mann, sieht aus wie über 1,80, sieht aus wie ein Erwachsener, schwer muskulös und hält in beiden Händen vor der Brust eine Maschinenpistole. Ach du Gott. Hat eine Maske auf, ja. Die Taschenlampe fällt ihm runter. Sagte er was? Er sagte vor Schreck gar nichts. Wir drehen uns natürlich, waren ihm zugewandt, Schusswaffen auf ihn gerichtet und dann der übliche Anruf, eben Polizei und so weiter. Er stand wie angewurzelt da. Und das Idiotische war, dass plötzlich von oben, die Räumlichkeiten hatten wir ja noch nicht abgesucht, jemand rief, hau ab. Er dreht sich um und in der Bewegung nach rechts oben bewegt er zentimeterweise diese Waffe. Zum Glück hat er das Ding dann fallen lassen. Boah, das war ja zum Glück rief in dem Moment, das hatten die unten mitbekommen, ein Mädchen irgendwas. Es klärte sich sehr schnell die Situation auf. Hätte er die Waffe hochgerissen, hätte das Mädchen nicht geschrien. Hätte die geschossen. Ich weiß, ich hätte geschossen. Der Kollege sagt bis heute nicht, wie er es empfunden hat. Ich weiß, dass er damit auch große Schwierigkeiten hat. Und dann macht man Licht an, man sieht dann, man nimmt die Maske ab. Das war ein junger Mann, damals in unseren Augen ein Kind, knapp 16. Todesangst, Bleichte ist zusammengesagt. Der hatte eine fürchterliche Angst, als ihm bewusst wurde, dass er nur Sekunden davor stand, angeschossen zu werden. Lieber Tom, die Sendung ist gleich rum. Ich finde es sehr, sehr gut, dass du angerufen hast und uns das mal so aus der Sicht der Polizei erzählt hast. Finde ich sehr wichtig und ich danke dir sehr herzlich dafür. Das sollte man sich immer wieder vor Augen halten. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Genau. Lieber Domian gucken, statt Blödsinn machen. Ja, genau. Tschüss. Tschüss, Tom. Tschüss. In der Technik heute Nacht Ansgar Machalitzki. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Gute Nacht. Schöne Nacht. Ciao.